Der Tyrannenmord ist immer das letzte Mittel gegen eine verbrecherische Diktatur. Es handelt sich um Widerstand gegen einen seine Macht missbrauchenden Herrscher. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Ich begrüße alle Katalanen und Katalaninnen, alle Sympathisanten und alle, die es werden wollen. Willkommen alle Deutsch-Katalanen und Hispano-Katalaninnen. Wir heißen auch alle Franco-Katalanen und Anglo-Katalaninnen willkommen. Hallo alle Katalano-Germaninnen und alle Halbkatalanen mit japanischen Wurzeln, Afro-Katalaninnen, Katalano-Kanadier, Italo-Katalanen und Russo-Katalaninnen und Exil-Katalanen. Besonders herzlich begrüßen wir aber alle Niemandsland-Katalanen und Niemandsland-Katalaninnen und Katalano-Niemandsland-Länderinnen. Es ist Samstag, der 8. Juli 2017. Zwei Stunden gibt es jetzt ordentlich was für die Ohren, fürs Gehör und fürs Gemüt. Auf 91.4 FM bei Contrabanda. Direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir sind aber auch weltweit zu hören. Wir bieten Ihnen aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Wir sind eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Was Sie heute im Laufe der Sendung erwarten wird, meine Damen und Herren, ist eine etwas ausführlichere Berichterstattung vom G20-Gipfel in Hamburg. Wir versuchen auch die Krawalle und die Polizeigewalt zu beschreiben und vielleicht sogar ein bisschen einzuordnen im Kontext der globalen Kämpfe. Ferner gibt es wieder ein Kapitel »Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges«. Wir werden noch einmal über Mallorca berichten, über die Schrecken, die diese Insel heimsuchte mit dem Auftauchen der Faschisten. Ferner gibt es dann jede Menge aktuelle Informationen, den Katastrophenblock, so etwa ab 11 Uhr. Und wir werden höchstwahrscheinlich auch einen Studiobesuch haben. Eine Freundin wird hier erscheinen und über ein interessantes Projekt berichten. Oh, Doch zuerst ein bisschen Rock aus Köln. Hey, Coward Street, Lafayette, du surrendet, so weit wach. Fehlt sind der Stock und die ganze Nacht durch, der übliche Krach. Wie jede Nacht, Chaos im Kopf und nicht wirklich groß, mich als auch zu jemand. Rewind und ab und zu stopp, und natürlich ein damals die Dach. Und mich gefragt, was los mit der Stadt? Was los mit dem Land? Was los mit mein Herz? Was los mit dem Babylon? Da dich ganz. Hier sind jetzt verdreht. Wir sind jetzt verkehrt. Was immer passiert ist, die passt nicht mehr, die Klavier. Taxi noch mehr Bord, der Tunnel ist siebenmal länger als uns. We live on a target, said Tony, der hiesig Naivigkeit wohnt. Und einiges gefunden, mal wieder von Arroganz und von Paranoia regiert. Doch wer dem Mensch gedacht, dass er sich dermaßen verjaloppiert. Für lauter Gier, was los mit der Stadt? Was los mit dem Land? Was los mit mein Herz? Was los mit dem Babylon, da dich gekannt? Ich sind jetzt verdreht. Ich sind jetzt verkehrt. Was immer passiert ist, die passt nicht her, die Clairvoyance. Ich glaube dich nicht, wenn man nicht sieht. Ich sind jetzt verkehrt. Ich sind jetzt verdreht. Wir sind jetzt verkehrt. Was immer passiert ist, die passt nicht her, die Clairvoyance. Thank you. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 39. Teil. Die Insel des zweiten Gesichts. Abschied von der Insel. Eine Erzählung von Albert Vigolais Thelen. Juli, August 1936. Im Spanischen Kriege ist die Insel Mallorca am fürchterlichsten heimgesucht worden. Die Schrecken des Festlandes, rechts oder links entfesselt, sind nichts im Vergleich mit der Geißel Gottes, die über die Balearen geschwungen worden ist. Es gab kein Entweichen. Wer gezeichnet war, fiel. Man konnte sich nicht zu seinen Gesinnungsgenossen auf die andere Seite durchschlagen, man saß in der Falle. Denn mit dem ersten Schuss des Pronunciamientos, des Aufstandes, war die Insel durch einen genialen Handstreich in die Gewalt der katholischen Generalität gefallen, die den Heiligen Krieg ausrief. Man sank zurück ins Mittelalter. Der Streich auf der Insel wurde ausgeführt von einem ohne Zweifel echten Granden, dem Marqués de Zayas, der mit seinen Komplizen wegen eines Bombenattentates auf das Gewerkschaftshaus in der Feste San Carlos gefangen saß. Er wurde befreit und von Stund an zum rasenden Saulus. Ob aus ihm ein Paulus geworden ist, weiß ich nicht. Der Krieg, der heilige Krieg gegen die Sarazenen, wie man ihn auf der Insel auch nannte, war ausgebrochen. Aber so heilig immer ein Krieg sein mag, so sehr Gott auch mit den Kriegern ist, ohne Gold kein Sieg. Die Spenden flossen reichlich. Wer nicht freiwillig gab, wurde erschossen. Kirchliche Kultgeräte, hochkarätig, alles wurde mit Weltlichem eingeschmolzen und an den deutschen Führer geschickt, der sich bereit erklärt hatte, Flugzeuge, Waffen, jedweden technischen Bedarf zu liefern. Das Dritte Reich lieferte, auf Außenhandel nach wie vor erpicht, allerdings nur das, was man selbst nicht mehr brauchen konnte. Ich sah Kreuzritter, die das Wehrgehenk trugen mit dem gotteslästerlichen »Gott mit uns«, das zufällig gut passte zu der Franco-Devise. Im Kampfe zu fallen, ist die höchste Ehre. Man stirbt nur einmal. Der Tod kommt ohne Schmerzen. Und das Sterben ist nicht so schrecklich, wie es aussieht. Schrecklicher ist es, als Feigling weiterzuleben. Es lebe Spanien, es lebe Christus der König, es lebe Franco. Ein alter Priester, der als Domprediger einen Namen hatte, dachte anders. Das heißt, er war schon so in seinem Dienst am Schöpfer vergreist, dass er sich überhaupt nichts mehr dachte und darum aufflog. Er stieg auf die Kanzel der Kathedrale und predigte. Er hatte im Leben nichts anderes getan als gepredigt. Seine Worte sollen immer ergreifend gewesen sein, ein spanischer Donders. Tausende und Abertausende waren schon verlocht. Das Morden ging weiter, denn der Krieg ging weiter, Woche um Woche, wie das bei Kriegen meist der Fall ist. Sie können das rechte Ende nicht finden. Auch war die Goldfrage noch nicht gelöst worden. Man unterhandelte noch mit den Stellvertretern irdischer und himmlischer Mächte und da tat denn Monsignor den unseligen Ausspruch, sich auf das noch unseligere Testament Christi berufend, »Du sollst nicht töten.« Zwei forsche Knaben von der Knabenwehr in echten Soldatspieluniformen, auf denen in echt Mallorquiner Paramentenstickerei das Herz Jesu prangte, wie es seine göttlichen Pfeile schießt, die zwei stießen sich an und sagten, »Sabotage! Wenn das einreißt, ist es um die Sache Gottes geschehen!« Laut brüllten sie zur Kanzel hinauf. »Maul halten, alter Schwätzer! Wir sind jetzt am Wort!« Der Priester, in seiner Verwirrung, berief sich weiter auf Gott, so wie er es vor 60 Jahren im Seminar gelernt hatte. Und man sieht, er hatte nichts hinzugelernt. Gott schien auch nicht mit ihm zu sein, denn die Burschen, 13, 14 Jahre, wie alle Puber die Hoffnung der Vaterländer, hatten ihn schon von der Kanzel gezerrt, hielten ihm die Faust unter die Nase und schleppten ihn unter der andächtigen Stille der Gläubigen vor das Portal der Kathedrale. Die Schüsse hallten dumpf durch die heilige Halle, die heilige Messe ging weiter und nachher segnete der Bischof auch die Vollzieher dieses Gottesgerichts. Auf Sabotage steht bei allen Völkern und zu allen Zeiten der Tod, wenn einmal der Kriegszustand verhängt ist. Der geplagte Bischof kam in diesen Tagen überhaupt nicht mehr aus dem Einsegnen heraus. Er segnete alles, italienische und deutsche Flugzeuge, italienische und deutsche Matrosen, die nächtlichen Abfertigungsstreifen, den italienischen Kriegsmann Conte di Rossi, die deutschen Stahlhelme für Wasserköpfe, in die selbst kein Nazi mehr hineinwachsen konnte. Er segnete und segnete, und wer seine Ostern nicht hielt, der wurde erschossen. Und auch der, der die schriftliche Empfangsbestätigung verlor, die man ausgestellt hatte. Die Kirche triumphierte. Niemals war sie so mächtig gewesen, aber auch nie war die Angst vor der eigenen Übermacht so groß wie während des Heiligen Krieges auf Mallorca. Man tötete nachher nur noch aus Angst. Und der erzbischöfliche Bischof spendete seinen Segen aus Angst. Jener Kirchenfürst, den Bernanos in seinem Buch über Mallorca, Les Grands Cimetières sous la Lune, die großen Friedhöfe unter dem Mond, an den Pranger stellt. Doch statt ihn schlechthin einen Verbrecher zu nennen, wie ich es täte, oder einen Großinquisitor, sagt der französische Schriftsteller viel vernichtender immer nur »le personnage«, que les convenances m'obligant toujours à nommer son excellence l'évêque archevêque de Palma. Diese Person, die die Gepflogenheiten mich verpflichten, stets Eure Exzellenz, Bischof, Erzbischof von Palma zu nennen. Es kann Zeiten geben, wo ein Mensch, der nicht an Gott glaubt und darum auch nicht leicht bereit gefunden werden kann, im Namen Gottes seinen Mitmenschen abzustechen, sich den Hass der Gottgläubigen auf den Hals lädt und damit selbst dem Halsgericht verfällt. Das war die Lage auf der Insel, wo die düsteren Fanatiker des Glaubens ihr Ketzergericht hielten. Dieselben Männer und Jungmänner, die in der Semana Santa barfuß, in die schauerlichen Pestgewänder gehüllt, die hohen Hauben gegen Himmel gerichtet, den Blick durch den Schlitz auf die Schönen am Wegrand, hinter dem Allerheiligsten herschreiten, während auf den geschmückten Balkonen die Frauen wetteifern in Koketterie mit dem Gotteslamm. Glauben Sie an Gott, die da unter der Haube, die da mit der Jesusbroderie auf der Bluse Vater und Mutter in die Zisterne werfen, Stein darüber und fertig? Eine müßige Frage. Wer Gott und das Vaterland liebt und nicht bereit ist, für Gott und sein Vaterland Vater und Mutter zu erwürgen, wenn diese wieder Gott und das Vaterland sind, der ist nicht würdig, dass in Gottes oder des Vaterlandes Sonne bescheint. Darum richte ich die Mörder auf Mallorca nicht. Sie waren mir nur unbehaglich. Alle Länder hatten ihre Konsulate mobilisiert. Die Fremden verließen in Scharen die Insel. Die Hotels standen leer oder wurden als Gefängnisse gebraucht. Das ideale Klima diente nur noch dem Heiligen Krieg. Kein Tropfen Regen fiel. Und wo sonst in himmelschreiender Menschenblöße die Fremden lagen oder schwammen, lagen und schwammen nun Leichen. Übrigens auch entblößt. Die Banken hatten ihre Schalter zugemacht, fremde Guthaben waren gesperrt. Als ich auf die Sparkasse ging, um einen Notpfennig abzuheben, fährt Vigo Leistelen fort, es war nicht viel, hätte aber für ein halbes Jahr in der Casa Ines gereicht, sagte man mir, das Geld habe man schon abgehoben, für den Heiligen Krieg. Und ob ich etwa nicht für den Heiligen Krieg sei? Ich sei Deutscher und katholisch, sagte ich. Da drückte der Direktor, bei dem ich erscheinen musste, mir warm die Hand. Nun waren wir ohne Geld. Ich konnte nicht einmal mehr mit der Straßenbahn zurück. Ich ging zu Fuß. Ich hatte aufgehört, ein Kapitalist zu sein. Ein paar Informationen über den Autoren Albert Vigo Leistelen. Vigo Leistelen wurde 1903 in Süchteln am Niederrhein geboren. Er machte eine Schlosserlehre, danach war er technischer Zeichner. Er besuchte eine Textilfachschule und nahm das Studium der Germanistik und Philosophie in Köln und Münster auf. Ab 1931 lebte er auf Palma de Mallorca. Im August 1936 gelang ihm die Flucht auf einem britischen Kreuzer nach Marseille. Weitere Lebensstationen: 1937 Aurecio im Tessin, 1939 Amarante in Portugal, 1947 dann Amsterdam. 1954 kehrte er in die Schweiz zurück, nach Locarno, Ascona. Ab 1986 lebte Albert Vigo Leistelen wieder in Viersen am Niederrhein, wo er 1989 gestorben ist. Sie hörten einen Auszug aus der Erzählung Abschied von der Insel von 1953. Diese Erzählung erschien in dem Buch »Die Insel des zweiten Gesichts«, Klassen Verlag, Düsseldorf, 1981. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 39. Teil, eine Niemandslandproduktion 2017. Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein schlimmes Wort. Ich würde enden im Schauhaus. Das ist leicht gesagt, aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir noch wird, das werdet ihr schon sehen. Ein Mensch ist kein Keiner zu. Si vols una ràdio lliure, escolta la contrabanda. Si vols una ràdio lliure, escolta la contrabanda. I el 91.4 fan els que dona la gana. I el 91.4 fem el que ens dona la gana. Se va el Caimán, se va el Caimán. Se va para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán. Se va para Barranquilla. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Beispiellose Gewaltszenen konnte man gestern in Hamburg sehen. Die Tageszeitung Junge Welt brachte gestern Abend auf ihrer Website im Internet folgenden Bericht. 6.7.2017, 20.20 Uhr, Orgie staatlicher Gewalt. Es war ein Polizeieinsatz, der Leben und Gesundheit von Menschen bewusst aufs Spiel setzte. Zwar liegen nach dem gewaltsamen Vorgehen der polizeilichen Einsatzkräfte gegen die antikapitalistische Welcome-to-Hell-Demonstration mit weit über 10.000 Teilnehmern noch keine offiziellen Zahlen zu Verletzten vor. Augenzeugen berichteten von zahlreichen brutalen Übergriffen und Menschenrechtsverletzungen en passant. Der Einsatz von Wasserwerfern forderte zahlreiche Opfer. Demonstranten wie Unbeteiligte wurden von polizeilichen Schlägern mit Fäusten und Tritten traktiert. Mehrere Personen mussten von Sanitätern auf Tragen und am Tropf abtransportiert werden. Es gibt Berichte über Polizeiopfer mit Knochenbrüchen und anderen schweren Verletzungen. Um 20.09 Uhr war die Versammlung angesichts der von den Ordnungskräften eskalierten Lage von Seiten der Veranstalter für beendet erklärt worden. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung sammelten sich Demonstranten spontan nahe der Reeperbahn. Wir werden im Laufe der Sendung noch weiter vom Gipfel berichten. Ja, wir haben die Bilder alle gesehen, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Hamburg brennt. Ein Lied zum Thema. Alle halfen, keiner rannte. Ein kurioses Video ging diese Tage durchs Internet. Es ging da um einen Provo-Film vor dem G20-Gipfel, von dem böse Zungen behaupten, er habe die Stimmung angeheizt. Der Ruf zum Tyrannenmord wurde auf diesem Video laut. Das heizte die Stimmung nochmal an. Vor dem G20-Gipfel rief das Zentrum für politische Schönheit, toller Name übrigens, indirekt zum Mord an Diktaturen auf. Viele fragen sich, ist das noch Kunst? Ich würde sagen, bevor wir weiter über das Thema sprechen und eine kleine Stellungnahme abgeben, hören wir das Video einmal selbst. Achtung, vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren, es handelt sich um politische Satire. Das heißt, nehmen Sie das nicht allzu ernst. Der Tyrannenmord steht auf dem Programm. Was mit einer bayerischen Bildungsveranstaltung im Schuljahr 2017 begann, entwickelte sich zu einer regelrechten humanistischen Revolution. Die Verantwortlichen hatten mit derartigem Widerstand gegen den Besuch von gleich 4 Diktatoren zum G20-Gipfel nicht gerechnet. Nach dem Anschlag auf das Fahrzeug des türkischen Diktators tappt die Polizei noch völlig im Dunkeln. Mittlerweile haben sich über 5000 Menschen zu dem Anschlag bekannt. Bei den Flugzeugtrümmerteilen im Nordosten Weißrusslands handelt es sich um die russische Präsidentenmaschine. Die meisten Teile gingen in der Stadt wie selbst nieder, unweit des Geburtshauses von Marc Chagall. Die Ermittler haben einen 27-jährigen Flugzeugmechaniker festgenommen. Bei seiner Festnahme soll er gerufen haben: für die Menschen in Aleppo. König Saud liegt auf der Intensivstation des Albertin-Krankenhauses hinter mir. Die Ärzte tippen auf Dioxin. Das Auswärtige Amt hat mittlerweile eine Reisewarnung für die Staatschefs autokratischer Regime herausgegeben. Hintergrund sei, Zitat, eine bis zum Äußersten aufgestachelte Zivilgesellschaft, die auf Rache für die Opfer der totalitären Diktaturen sinne. Eine Gesellschaft, die ernst nehme, was die Geschichte sie gelehrt habe. Es kann nicht sein, dass 70 Jahre nach einer Diktatur der politische Mord wieder an der Tagesordnung ist. Der Tyrannenmord, das ist eine zu einfache Lösung. Dagegen meint Nina C. Wollheim von der Wollheim-Stiftung: Der Tyrannenmord ist immer das letzte Mittel gegen eine verbrecherische Diktatur. Es handelt sich um Widerstand gegen einen seine Macht missbrauchenden Herrscher. Die Zivilgesellschaft steht trotz der Verhaftung bereit, Diktatoren, die deutschen Boden betreten wollen, eine schwere Zeit zu bereiten. Jetzt ist es an uns, unsere Demokratie und die Humanität zu verteidigen. Die Bundesregierung bittet Sie, nicht unvermittelt über unsere Gäste herzufallen. Ja, Sie haben es gehört. Das war das Promovideo für den Tyrannenmord. Tyrannenmord, das klingt hässlich, aber vergessen Sie nicht, damals vor dem Hintergrund der Erfahrung des Dritten Reiches gab es bei uns zu Hause, als ich ein Jugendlicher war, auf dem Gymnasium immer ein Schulaufsatzthema, das hieß Für und wider den Tyrannenmord. Alle dachten natürlich an so schreckliche Schufte wie Hitler oder vielleicht sogar Stalin, Pol Pot, Mussolini, Franco. Tyrannenmord war damals eigentlich unter Gymnasiasten angesagt, weil unsere Lehrer uns aufforderten, über den Tyrannenmord dialektische Aufsätze zu schreiben. Man sollte natürlich für und wider, was spricht für den Tyrannenmord, was spricht gegen den Tyrannenmord, und am Ende sollte man dann eine Entscheidung treffen. Die Vorsichtigen sagten dann, ja, jedes Leben ist gleich wert und man sollte doch keinen Tyrannen auch töten, weil der ist ja auch ein Lebewesen. Die ganz Bösen sagten, weg mit ihm, haut ihn weg. Und dachten natürlich alle an Hitler. Wer hätte an Nixon gedacht oder an einen wie Henry Kissinger? Heute stellte sich diese Frage also wieder. Das Zentrum für politische Schönheit hat mit diesem Video eine Debatte angestoßen, die legitim ist und die man führen muss. Viele betrachten das als eine Eskalation vor dem G20-Gipfel in Hamburg. Es ist allerdings eine Kunstaktion, das sollte man nicht vergessen. Zentrum für politische Schönheit ruft zum Tyrannenmord auf. Das Video ist recht brachial gemacht. Wir haben gerade das Audio gehört, wir haben noch nicht die Bilder gesehen. Ich gebe mal die Adresse durch. Sie gehen einfach zu Tyrannenmord, Zentrum für politische Schönheit, und da werden Sie dann das Video selber sehen können. Auf YouTube. Tod der Diktatur. In dem Film sind unter anderem Transparente mit der Aufschrift Tötet Erdogan zu sehen. An einer anderen Stelle wird ein rotes Banner gezeigt, das über einer Straße gehisst wurde. Darauf steht: Welcome to Hamburg, Diktator Putin. Daneben hängt an einem Laternenpfahl ein aufgehängter Mensch. In anderen Szenen halten Demonstranten Transparente in die Luft, auf denen Tod und Frieden oder Kopfschuss steht. Im weiteren Verlauf des Films wird ein Szenarium entworfen, das vom Tod von Regierungschefs ausgeht, die am Freitag und Samstag in Hamburg zum bevorstehenden und heiß umkämpften G20-Gipfel erwartet werden. So zeigt das Video einen vermeintlichen Flugzeugabsturz Wladimir Putins und eine Dioxinvergiftung des saudischen Königs. Wer hat den wohl vergiftet? Eine Sprecherin behauptet in dem Video, das Auswärtige Amt hat mittlerweile eine Reisewarnung für die Staatschefs autokratischer Regime herausgegeben. Ja, das war die Gruppe 1000 Roboter aus Hamburg. Passend zum Thema natürlich. Mittlerweile im Studio eingetroffen, Werner. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, hier bin ich. Ja, danke, dass du hier bist. Und wir haben natürlich auch Besuch. Hallo, Christel. Hallo, guten Morgen. Christel, darf ich dich bitten, ein bisschen näher ans Mikro ranzugehen? Ja, klar. Guten Morgen für alle. Erstmal schön, dass du heute hier bist. Meines Wissens ist das erste Mal, dass du im Niemandsland zu Besuch bist, oder? Ja, bei dir ist es das erste Mal und ich war mal irgendwann in den Veteranenzeiten hier. Wahrscheinlich als Janot noch hier die... Gefühlte 120 Jahre. Gefühlte 120 Jahre, gut. Kontrabande existiert jetzt seit 25 Jahren. Na, da komme ich doch gut mit. Das muss also so Anfang der 90er gewesen sein. Mhm. Schön. Gut, dass du da bist. Worüber wirst du uns heute etwas erzählen? Wir werden dich natürlich auch interviewen, aber sag mal, was ist eigentlich dein Hauptanliegen? Ja, ich glaube, der Grund, warum ich eingeladen worden bin, über was ich mich sehr freue und sage erstmal herzlichen Dank. Ich gehöre mit zum Team, was ein Projekt in Pakistan unterstützt. Das ist ein Schulprojekt und wir versuchen von Europa aus Unterstützung zu organisieren. Darüber wollte ich ein bisschen erzählen. Das ist schön. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wir könnten bis 11 Uhr über dein Projekt sprechen. Danach bringen wir die Katastrophen und aktuellen kommentierten Meldungen. Danach kommt ein bisschen Kultur und dann machen wir noch einen zweiten Teil. Bist du einverstanden? Ja, prima. Schön. Werner, ich sehe, du blätterst da in einem schönen Prospekt. Ist das der Prospekt von Christels Projekt? Also inzwischen ist es mein Prospekt, den besitze ich aber erst seit 3 Minuten. Da hat mir nämlich die Christel den in die Hand gedrückt und vorne so ein Triptyko ist das und vorne drauf steht House of Light School, Pint Bengal, Islamabad, Pakistan. Una historia de éxito en tiempos difíciles. Eine Erfolgsgeschichte in schwierigen Zeiten. Ja, was es genauer damit auf sich hat, das erzählt uns doch am besten die Christel selbst. Ja, das müssen wir jetzt erfragen. Christel, das Projekt, wie heißt das genau? House of... Horizon, also Horizont. Ja. Und die Schule hat den Namen House of Light School. Vielleicht ist das in unseren Ländern ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber in Ländern wie Pakistan, Indien, die lieben es also, floristische, schöne Titel zu suchen. Und House of Light School ist eigentlich einfach, in diesem Haus kann man lernen und ja, das Licht erkennen, ins Hirn packen. Christel, erzähl mal, was ist das Ziel dieses Projekts? Ja. Wer organisiert es und wer kann daran teilnehmen? Okay, das fing eigentlich 2006 an über eine Freundschaft von einem deutschen Kollegen, der hier in Barcelona lebt. Und das hatte sich durch Zufall ergeben, Kontakt mit einem jungen Mann aus Pakistan. Daraus folgte gegenseitige Einladung. Und wie das oft ist, wenn Leute in Dritte Weltländer reisen oder in Länder, wo die Armut immer noch sehr sichtbar ist, man kommt zurück und hat das Gefühl, ich muss irgendwas machen, uns geht's hier gut, und einfach nur Geld dahin schicken, änderten die Verhältnisse nicht. Und beide haben beschlossen, wir sehen zu, dass wir ein Schulprojekt ins Leben rufen und haben angefangen mit der Idee, und seit 2008 funktioniert die Schule. Das ist mein rosaroter Panther, ich bitte um Entschuldigung. Gut, du bist entschuldigt. Danke. Seitdem funktioniert die Schule. Sie ist inzwischen gewachsen. Wir haben zurzeit 220 Jungs und Mädchen. Wobei diese Sache mit Jungs und Mädchen eben für Pakistan nicht so das ganz Übliche ist. Es wird bei der Aufnahme rigoros darauf geachtet, dass immer gleiche Anzahl Jungs und gleiche Anzahl Mädchen einen Platz in der Schule haben. Die Schule ist laizistisch. Das heißt, es wird zwar nicht ignoriert, dass man in einem islamischen Land lebt, das wäre auch wahrscheinlich realitätsfremd, sondern es gibt keine direkten religiösen Angebote in der Schule. Ansonsten glaube ich inzwischen nach den Jahren, dass die Partner in Pakistan, die übrigens alle Pakistanis sind, es gibt also keine Ausländer, die an der Schule arbeiten. Auch das war eins der Bedingungen, die wir von Anfang an gestellt hatten. Es sollte nicht sein, dass aus westlichen Ländern Entwicklungshelfer kommen, die nach einem Jahr wieder nach Hause fahren und die Sachen einfach halbfertig liegen lassen, sondern es sollte ein Projekt sein, was Pakistanis selbst in die Hand nehmen, und sie müssen sich selbst entwickeln, und so funktioniert es auch. Eine Frage, die Kinder, die zu euch dann in diese Schule kommen, hätten die sonst keine Schule oder hätten die sonst keine Möglichkeit, überhaupt eine Schule zu besuchen? Keine Möglichkeit, überhaupt eine Schule zu besuchen. Das öffentliche Schulsystem in Pakistan existiert praktisch nicht. Im Punjab, das ist die Region, in der auch die Schule ist, gibt es ein relatives Angebot in öffentlichen Schulen. Aber die Kinder, die zu uns kommen, kommen mit der Vorgabe, dass in deren Familien maximal $50 im Monat Einkünfte bestehen. Nur wer bis oder unter dieser Grenze liegt, bekommt überhaupt einen Platz für uns in der Schule. Das heißt, es sind wirklich, wirklich die Personenkreise, die keinen Zugang hätten zu irgendeiner Schulbildung. Wobei man noch dazufügen muss, dass in Pakistan immer noch um 70% Analphabetentum herrscht. Wie alt sind die Kinder, die zu euch kommen? Sie kommen mit 3 Jahren, also praktisch was bei uns, also was in Deutschland ein Kindergartenalter wäre. Und nach dem pakistanischen Schulsystem sind sie 10 Jahre bei uns. Es können 2 Jahre länger sein. Wir haben jetzt die erste Klasse, die entlassen wird. Das heißt, das ist das erste Mal, dass sich die Erzieher und die Lehrer darum bemühen, wo gibt es Arbeitsplätze, wie bringt man die Leute unter und die Nachbetreuung zu gewährleisten. Es wird jedes Jahr werden maximal 20 Kinder aufgenommen. Das heißt, also die Schule ist in den 10 Jahren gewachsen auf 220 Kinder. Bekommen die Kinder dann, wenn sie die Schule verlassen, eine Art Abschlusszeugnis, das irgendwie anerkannt ist? Ja, die Abschlüsse sind seit 2 Jahren anerkannt, den öffentlichen Abschlüssen in Pakistan. Es gibt dann zwischen dem Abschluss an unserer Schule bis zur Universität gibt es praktisch so eine Zwischenphase, wo man sie bei weiterführenden Schulen unterbringen muss, was natürlich problematisch ist, a, finanziell, weil die Schule rekrutiert bis heute, finanziert sich nur aus Spenden. Was schön wäre, wäre natürlich der Zugang zur Universität, aber das bedeutet nochmal ein ganz großer Berg an Problemen und vor allen Dingen auch das Problem, dass Eltern in Pakistan ihre Kinder nur ungern in eine andere Stadt lassen, wo es eine Universität gibt und die dort alleine leben müssen. Klar, ist verständlich. Eine Frage in den Lehrplan. In die Inhalte, die an diesen Schulen gelehrt werden. Fließt da irgendwie mit ein, dass eine große Förderung aus Deutschland kommt? Hat das irgendeinen Bezug auch zu euch direkt oder spielt das keine Rolle in diesem Zusammenhang? Das spielt keine Rolle. Die Schule arbeitet nach dem Montessori-Prinzip. Auch das ist für Pakistan eigentlich ein Novum. Es gibt eine Montessori-Schule in Islamabad, die privat geführt wird und einfach schweineteuer ist. Die ist für reiche Leute. Ist ein bisschen ähnlich wie auch hier, wo auch Montessori langsam zur Elitärschule wird, obwohl sie von der Begründerin, von der Herkunft eigentlich genau die Schule war, die für die Arbeiterkinder gedacht war. Wir arbeiten also die ersten Jahre nach dem Montessori-Problem und münden dann in den Lehrplan, um den Titel einfach anerkannt zu kriegen. Aber Europa oder wir, die wir hier in Barcelona arbeiten, wir haben keinerlei Einfluss. Wir geben manchmal Hilfestellung. Wir haben Praktika organisiert für Lehrer, die aus Pakistan hierher kommen, um hier zu sehen, wie hier Montessori unterrichtet wird. Aber das sind indirekte Unterstützungsformen. Lehrplan, Organisation der Schule liegt in der Hand der Leute, die da arbeiten. Und was sind das für Leute, die da arbeiten? Das heißt, der Lehrkörper, wer stellt den dar und welche Inhalte und welche schulpolitischen Ideen werden da verwirklicht? Also die Kinder lernen lesen und schreiben, klar, rechnen, aber was fließt da noch mit ein? Also es ist völlig klar, dass mit der Geschichte, die in Pakistan einfach Geschichte ist, das heißt, es war eine britische Kolonie, lernen die Kinder vom ersten Tag an Englisch, weil Englisch praktisch die zweite oder die erste offizielle Sprache nach Urdu ist oder vor Urdu, kann man gar nicht sagen. Die Außergewöhnlichen oder das, was ich eigentlich sagen würde, was sie von anderen Schulen unterscheidet, abgesehen von laizistisch und Jungs und Mädchen, sind, dass sie ex-exkolar, also außerhalb der Schule, zum Beispiel Aktionen machen von Lebensmitteln sammeln für arme Familien oder ökologisch orientiert sind. Der internationale Green Day wurde gefeiert mit Pflanzen, mit von Bäumen und ihre grüne Gestaltung um die Schule. Sie machen Aktionen für die gesundheitspolitisch Wichtiges, also zum Beispiel Impfung gegen Polio, reihenweise Reihenuntersuchung für Augenkrankheiten oder Krankheiten, die es eben in Pakistan noch gibt. Also das sind eigentlich eher die Komponenten. Während die Schulinhalte sind, wie gesagt, nicht religiös geprägt und beziehen sich auf den normalen Kanon, der in Schulen zum Beispiel auch hier in Europa gelehrt wird. Wie ist die Beziehung der Schulleitung oder der Schule insgesamt zu den lokalen Behörden? Trifft man da oft auf Widerstand oder wird das mit Wohlwollen betrachtet und gefördert? Naja, die erste große Hürde war natürlich zu Beginn der Schule. Man musste die drei Imame, die es in diesem Ort gibt, die musste man dafür gewinnen, weil ohne diese Unterstützung wäre es einfach auch nicht möglich gewesen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Die sind seitdem, geben die Rückendeckung, sind aktiv dabei und bei Elternversammlungen oder Schulfesten sind es sie auch, die Eltern, die den Eltern klar machen, dass nur Schulbildung der einzige Weg ist gegen die Armut. Also die stehen auf unserer Seite. Eingebettet ist die Schule in den Kontakten, die es gibt, also Schulministerium und Ministerium. Es gibt ein Ministerium für ökologische, wie kann man das sagen, also für ökologische Situationen. Angelegenheiten. So ein grünes Ministerium. Die haben sehr engen Kontakt. Es gibt Kontakt zum Rotary Club, der die Schule schon seit langem finanziell unterstützt. Und seit einem guten Jahr ist der Geschäftsführer von Horizon in der Kommunalpolitik tätig, was bedeutet, dass sich ein großer Kreis öffnet von einfach von Stabilität und von Bekanntheitsgrad, den wir brauchen, sonst bekommen wir keine finanziellen Unterstützung. Es gibt keine Unterstützung von irgendeiner Partei. Also wir sind partei- und politisch unabhängig. Es gab Versuche, die Schule zu kaufen, parteipolitisch gesehen, haben sich alle dagegen gewehrt und haben das auch durchgezogen. Wir hoffen, dass es dabei bleibt und wir sehen eigentlich auch, dass es dabei bleiben kann, weil die Schule inzwischen ein gutes bis sehr gutes Renommee hat mit einer langen Warteliste von Leuten, die einen Platz haben wollen. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, 91.4 FM bei Contrabanda. Wir interviewen gerade Christel, die beschreibt uns ein spannendes Projekt, das heißt House of Light. Die Organisation heißt Horizon Education for Pakistan und da geht es um ein Schulprojekt in diesem Land, Pakistan. Ja, weil du auch gleich am Anfang gesagt hast, laizistisch, diese Schule, deshalb hat mich jetzt überrascht, dass du sagst, dass diese Imane, drei hast du gesagt, gibt's da, dass die dann einverstanden waren, dass das hochgezogen wird, ja. Also das scheinen ja dann, wie man hier sagen würde, vielleicht liberale Pfarrer oder liberale Imane zu sein, weil man stellt sich so vor, dass die für die ja eigentlich so eine Institution sowas wie der Ausgeburt der Hölle sein muss, wo der Satan zugange ist, ne? Also dass es überhaupt eine Schule geben kann, außer wenn sie nicht eine Madrasa ist, eine Koranschule. Aber in dem Fall scheint es geklappt zu haben. Und jetzt abgesehen von diesen drei Imamen gibt es noch andere Leute, die versuchen darauf Einfluss zu nehmen oder die Sache anzugreifen, oder ist diese Gefahr nicht da? Nee. Also ich glaube, was mich manchmal mit offenem Mund dastehen lässt, sie betrachten das als alle. Ich glaube auch alle fortschrittlichen Kräfte in Pakistan betrachten das als eine totale Normalität, dass sie damit rechnen müssen, dass sie angegriffen werden, dass es Attacken geben kann oder sogar Schlimmeres, das weiß man nicht. Alle leben mit dieser Situation. Die Schule hat einen relativ hohen Security-Aufwand. Das heißt, es müssen Leute an der Tür stehen, die seit 2 Jahren mit der autorisierten Bewaffnung da stehen. Uns lief es dann hier kalt den Rücken runter. Wir mussten aber dann lernen, dass das so sein muss und dass das normal ist. Und den Kindern darf nichts passieren, sonst kann die Schule einfach zumachen. Und es wird seit 2 Jahren, gibt es den Versuch, wir haben also seit 2 Jahren ist die Schule eine eigene Schule, nicht mehr in einem Mietshaus und auf einem eigenen Grundstück, was vom Vater des Geschäftsführers gespendet wurde. Das ist eine Gegend in diesem Dorf, das ist natürlich rural, also es ist eine hilf mir mal, rural. Eine ländliche Gegend. Dankeschön, es ist schon bald soweit. Eine sehr ländliche Gegend, aber die wohl in einen Fokus geraten ist über politische Interessen, dass das entwickelt werden soll zu Einkaufszentrum, zu Hotel, zu was wir ja hier gut kennen. Und da gibt es zwei extreme Landspekulanten, die also die Schule jetzt eher attackieren, weil sie dieses Grundstück eigentlich gerne hätten, beziehungsweise die Schule würde in einem solchen Spektrum natürlich stören. Wir haben weder das Publikum, noch haben wir irgendein Interesse, uns einem kommerziellen Projekt anzuschließen. Also kurioserweise kommt im Moment, toi toi toi, die Attacken kommen indirekt, also über diese Landaufkäufe, über Möglichkeiten, Schwierigkeiten uns zu machen, weil wir die Wasserversorgung sichern müssen. Unser Brunnen hat also doch nicht das Wasser, was wir dachten, als wir das Grundstück gekauft haben. Es muss also von weiter her, muss das Wasser transportiert werden. Das alles sind so Scharmützels am Rande, die aber das Leben total komplizieren können in so einer Schule und B, Energie und Kräfte absorbiert, die eigentlich für was ganz anderes zur Verfügung stehen sollten. Ich sage vielleicht mal die Internetadresse erstmal durch und dann, Christel, könntest du uns vielleicht auch ein paar Informationen geben, wo und wie man vielleicht spenden kann und das Projekt unterstützen kann. Die Internetadresse ist www.horizon, also horizon.pk.org. Und ich sehe hier, euer Sitz ist hier an der Ronda San Antoni, hier in Barcelona. Und vielleicht sagst du einmal kurz, wo man weitere Informationen bekommen kann und spenden kann. Ja, also das Einfachste ist es natürlich, ihr habt hier, also auf dem, nee, nicht ihr habt, auf dem Foglietto gut ja, sichtbar. Doch, haben wir. Haben wir. Ist die E-Mail-Adresse, das ist horizon-efp@horizon-pk.org. Alle, die sich da hinwenden, bekommen von mir Bankdaten und alle einschlägigen Informationen, die jemand braucht, der spenden möchte. Oder auch jede andere Information, wer uns unterstützen möchte, wer eine Idee hat, wer Näheres wissen will, wer vielleicht als Multiplikator fungieren kann, wer Kontakte hat, die uns irgendwie helfen können. Es ist einfach in den letzten 2 Jahren extrem schwierig geworden, weil natürlich jeder potenzielle Spender, der für uns in Frage kommt, spendet längst für Greenpeace, für alle möglichen Organisationen und NGOs. Das heißt, wir sind so klein, dass wir gegen diese Großen einfach nicht ankommen. Und Leute, die schon 3-mal spenden, haben ein Problem, beim 4. auch noch zu spenden. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass alle unsere Spenden 1:1 ins Projekt gehen. Es gibt bei uns keine Verwaltung. Es gibt niemand, der arbeitet für Geld. Und es gibt einen minimalen Aufwand an Werbematerial oder an Kosten, die wir verursachen, sodass die meisten der Spender, die wir haben, eigentlich das damit honorieren, dass sie sagen, es kommt wirklich jeder Euro dahin, wo er hinkommen soll. Und das ist, glaube ich, in Zeiten von auch Kommerzialisation von NGOs, ist das, glaube ich, ein starkes Argument. Und wir hoffen, dass da noch mehr Leute einfach sagen, das mache ich. Ich habe hier euren Prospekt vor mir liegen. Da sind doch einige Fotos und da sieht man wirklich strahlende Kindergesichter. Das ist sehr schön anzuschauen und da lacht einem ja auch das Herz. Und das sieht alles recht toll aus, was ich hier so sehe. Und auch auf dem Schulhof, die haben da eine Menge Platz, um zu spielen und zu laufen und zu tanzen und zu turnen. Und wie du gerade sagtest, was mich ziemlich freudig stimmt, ist, dass das gemischt ist. Das heißt, Jungs und Mädchen sind zusammen auf dem Schulhof. Das ist ja wohl in den meisten muslimischen Ländern nicht der Fall. Der schöne große Schulhof ist das Ergebnis von dem wichtigen Schritt zu einem eigenen Schulgebäude, wo wir Schulhof, Schulgebäude so gestalten können, wie wir das für richtig halten. Und ich denke, da wird auch das Konzept klar, was der Schule unterliegt. Eine letzte Frage habe ich noch, Christel, an dich, bevor wir jetzt zum Katastrophenblock kommen. Oh ja. Bist du schon einmal da gewesen und hast die Schule besucht? Ja, ich war vor 3 Jahren da. Das war gerade der Übergang, dass die Schule, die wir noch gemietet hatten, zu voll wurde. Da gab es also die erste Klasse, wo man sehen musste, wo die hin kann. Und ich wollte eigentlich zur Einweihung der neuen Schule da sein. Aber man konnte uns nicht die Sicherheit garantieren, die man uns garantieren muss. Und mit 3 Gorillas um mich herum hatte ich also keine Lust, da hinzufahren. Im Moment gibt's wieder den Plan, im nächsten Jahr hinzufahren, weil ich auch eigentlich einen neuen Film drehen muss. Ich habe damals ein Video gedreht, als ich das erste Mal da war, und muss eigentlich einen aktuellen Film drehen, weil es sieht jetzt alles ganz anders aus und es hat sich so viel verändert, dass es mich ja schon pickt, dass ich da mal wieder hin muss. Aber die Frage ist immer die Frage nach der Gewährleistung unserer Sicherheit. Das ist klar. Und habt ihr schon mal Leute von da auch nach hier eingeladen? Also Kinder vielleicht, dass die mal einen Sommer hier verbringen können? Ist sowas im Kinder Programm geht überhaupt? Kinder geht gar nicht. Also keine Familie gibt ihre Kinder nach Europa und schon alleine gar nicht. Und dann müssten wir die Familie einführen. Also ja. Und dann gibt es Probleme. Das wäre ganz schön, aber wir haben ja schon 3 Jahre gebaggert und gebohrt, dass der Geschäftsführer und die Schulleiterin überhaupt ausreisen durften, weil das spanische Konsulat in Islamabad einfach per se Ausreisen nicht genehmigt. Einfach so. Und es gibt eigentlich nur noch 3 Länder, muss man sich überlegen. Es gibt 3 Länder auf dieser Welt, wo ein Pakistani ohne Probleme ausreisen kann. Das ist unter anderem Dubai, weil die Pakistanis dort arbeiten. Aber ansonsten tut sich jedes Konsulat schwer, schwer, schwer, selbst mit Referenzschreiben vom Ayuntamiento und mit allen möglichen Versuchen, über das spanische Konsulat in Islamabad springt kein Pferd. Auch kein Kamel, kein Dromedar und kein Krokodil. Und ach nee, die sind am Nil. Die Krokodile sind am Nil. Gut. Okay, machen wir ein Lied. Das Lied heißt übrigens Raus aufs Land von einer meiner Lieblingsgruppen, die heißt Die höchste Eisenbahn. Danach kommt der Katastrophenblock mit viel, viel Hamburg-Information und auch natürlich mit dem Barcelona-Nachrichtenblock. Da ist doch einiges geschehen hier in Barcelona die letzten Tage. Und danach, Christel, hoffentlich bleibst du hier und kommentierst mit uns gemeinsam aktuelle Meldungen und das aktuelle Geschehen. Aber gerne, danke. Radio 91.4 FM میں بارسلونا کی وساطت سے سلام پیش کرتا ہوں Diesen Zement in die Gruben die sie ausgehoben haben. Und keiner hat uns gewarnt, dass sie uns damit begraben. Er ist Nachbar, Kai und freundlich, hilft dir gerne, wo er kann. Und keiner hat uns gewarnt. Auch ein Nachbar, der will mal ran. Ist es das, was du immer wolltest? Was immer so stank in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung? Meintest du das Müll raus aufs Land? Ja. the end. Aus aufs Land, wir sind aus aufs Land. Es ist Samstag, der 8. Juli 2017, die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir direkt einmal mit dem aktuellen Tagesgeschehen. Schauen wir einmal in die Tagesschau in 100 Sekunden und hören wir, was da so vermeldet wird. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Krawalle am Rande des G20-Gipfels. Im Hamburger Schanzenviertel kam es zu Plünderungen. Spezialeinheiten der Polizei gingen gegen 1.500 Randalierer vor. Seit Beginn des Gipfels wurden etwa 200 Beamte verletzt. Abschlusstag des G20-Gipfels. Zum Auftakt traf Bundeskanzlerin Merkel mit dem französischen Präsidenten Macron und Russlands Präsident Putin zusammen. Bei dem Dreiergespräch in einem Hamburger Hotel geht es um die Lage in der Ukraine. Gabriel warnt USA vor Einführung von Handelsbarrieren für europäische Produkte. Einen solchen Protektionismus könne Europa nicht tatenlos hinnehmen, sagte der Außenminister der Passauer Neuen Presse. US-Präsident Trump droht damit, den amerikanischen Markt stärker abzuschotten. Israel und USA kritisieren UNESCO-Entscheidung zu Hebron. Die Organisation hatte die Stadt im Westjordanland zum Weltkulturerbe erklärt und dabei von einer palästinensischen Stadt gesprochen. In Hebron befindet sich nach biblischer Überlieferung das Grab Abrahams. Sprinter Marcel Kittel gewinnt 7. Etappe der Tour de France. Der Deutsche siegte knapp vor dem Norweger Hagen und dem Australier Matthews. Für Kittel ist es der 12. Etappensieg seiner Karriere. Das Wetter. Heute ist es in der Nordhälfte wolkig mit einzelnen Regenfällen, später auch kurze Gewitter. Am Nachmittag auch im Süden zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, Höchsttemperaturen 18 bis 33 Grad. Ja, das waren die aktuellen Meldungen vom heutigen Samstag, dem 8. Die Hauptmeldung war natürlich Krawalle in Hamburg, Tumulte, Ausschreitungen und so weiter. Das war ja lange angekündigt, das war ja schon seit Monaten im Spiegel und in der Zeit und in der Taz wurde gesagt, gewaltbereite Demonstranten werden in Hamburg dabei sein und marschieren, die Polizei muss ein Konzept entwerfen und so weiter und so weiter. Am Ende ist doch das passiert, was immer passiert. Randale, Knüppel raus und nachher brennt halb Hamburg. Ja, nur finde ich sehr schön, ARD wundert natürlich nicht, Krawalle, ja, da haben wir es schon. Also heute ist der 8. Juli, der Gipfel ist jetzt an diesem Wochenende und angefangen hat die Geschichte ja schon seit vor ein paar Tagen in Hamburg, ne? Und schon die ganze Zeit über, die Sache war seit langer Hand vorbereitet, wurde organisiert, also von unten jetzt, ich meine nicht die G8-Leute, die auch natürlich. Und dann ging es darum, wo schlafen die ganzen Demonstranten, dann war die Idee zu zelten in den Parks, auch hier hat die Polizei schon von vornherein, schon vor ein paar Tagen angefangen zu intervenieren, hat es verboten. Dann freundlicherweise hat sich dann eine Kirchengemeinde und auch der Fußballclub St. Pauli bereit erklärt, die Leute auf ihrem Gelände schlafen zu lassen. Und wie gesagt, so Geplänkel gab es schon die ganzen letzten Tage, aber dann ging es so richtig los, verstärkt am Donnerstag schon die sogenannten Krawalle und dann besonders gestern nochmal und die ganze Nacht durch. Ne? Und das wirklich, was man im Kopf haben muss bei dieser Geschichte, wurden, glaube ich, in den ganzen Tagen jetzt bis zu 20 verschiedene Demonstrationen da angemeldet. Aber es waren nicht nur einfach Demonstrationen und Proteste, die auch angemeldet waren, sondern die Idee war tatsächlich, diesen Gipfel zu verhindern. Das heißt, alle Straßen, Zugangswege zu blockieren, dass dieser Gipfel nicht stattfinden kann. Das war die Idee. Ist natürlich am Ende gescheitert. Und warum? Die andere Seite hatte sich natürlich auch gut vorbereitet. Einmal hatten sie ihren scharfen Hund da, diesen Polizeichef Hartmut Dudde, als obersten Kriegsherrn sich auserkoren. 21.000 Polizisten sollten die Sache sichern. Gestern mussten sie nochmal Verstärkungen aus anderen Bundesländern und sogar aus Österreich anfordern. 25 Hubschrauber, 185 Polizeihunde, 300 Polizeifahrzeuge und die 40 neuen Wasserwerfer noch gar nicht mitgezählt. Wawe 10.000 ist jetzt das letzte Modell. Die sind so groß wie Reisebusse, 30 Tonnen schwer, 400 PS. Und da sitzen jeweils 5 Mann Besatzung drin. Ein Stück kostet 1 Million. Von diesen Dingen 40 haben sie jetzt oder wollen sie bis nächstes Jahr anschaffen. Also damit sollten eben diese Protestkundgebungen kontrolliert werden. Proteste gegen das, was Konstantin Wecker, der war natürlich auch dabei, gesagt hat, gegen diesen wild gewordenen Finanzkapitalismus wollen wir protestieren. Angekündigt war die Sache am Donnerstag schon als Welcome to Hell. Und da ist die Sache dann sofort eskaliert, also in größerem Umfang zum ersten Mal am Donnerstagabend, wie du vorher gesagt hast oder zitiert hast, inzwischen angeblich 200 verletzte Polizeibeamte, aber das kennt man ja auch, da verstaucht sich einer ein bisschen den kleinen Finger an einer Hand und dann kommt er sofort auf die Verletztenliste. Ne? Also, aber alles, was dazugehört, Barrikaden, Schaufensterscheiben, gehen zu Bruch, Autos angezündet. Also am Anfang die ersten 5 Autos, die angezündet wurden, waren wirklich Luxus, Limousinen, Porsche, BMW und so weiter. Aber dann sind leider eben auch noch andere Autos dazugekommen. Und jetzt ging das also dann die ganze Nacht von Donnerstag auf Freitag auch durch. Gestern früh ging es schon wieder sofort los, an Landungsbrücken sofort Wasserwerfer, schon um 8 Uhr morgens und dann die Leute eingekesselt. Und dann natürlich die, nach dem, wie nennt sie das, Leberwurst-Prinzip oder so, ne? Ja, ich hab's gesehen auf dem Video, oder? Ja, ja. Die haben genau. Den schwarzen Block praktisch weggequetscht. Ja, aber so dann haben sie eben die ganze Demonstration aufgepikst und die haben sich dann sofort verteilt in andere Stadtteile und dann ging's überall los, ne? Sitzblockaden, Kreuzungen und noch mehr Autos angezündet. Am Bahnhof Altona auch Autos von der Bundespolizei angeblich wurde mit Leuchtraketen nach Hubschraubern geschossen. Ja. Und also die Polizei hatte deklariert 38 Quadratkilometer rote Zone, also Demonstrationsverbot auf 38 Quadratkilometern. Aber dann zum Beispiel direkt am Eingang vom Medienzentrum hat man dann doch eine Gruppe gesehen von 25 Leuten mit Schildern. Und was stand da drauf? Herzlich willkommen, chinesischer Präsident Xi Jinping. Wir lieben China und solche Sachen. Die wurden aber von der Polizei dann nicht behelligt. Die haben sich sogar mit denen zusammen dann Fotos gemacht. Und das wurde organisiert vom chinesischen Verein für wirtschaftliche und politische Kommunikation in Deutschland. Da stecken wiederum dann Mercedes, Bayer und Allianz dahinter. Also so ganz unmöglich war es nicht zu demonstrieren. Ja, das waren die Fanclubs der ja, die Botschaften. Die Jubelchinesen. Die Jubelperser, Jubelchinesen, genau. Ja. Die sind natürlich auch dabei. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Okay, und dann ging es halt den ganzen Tag über weiter. Am Nachmittag auf Anweisung vom Bundeskriminalamt hat man den Journalisten die Akkreditation weggenommen, auch von der Taz und von Junge Welt auch. Junge Welt, genau. Die durften nicht rein. Und okay, und dann so gegen Abend, dann hat sich's konzentriert, die ganze Geschichte im Schanzenviertel und um die Rote Flora herum auch, ne? Auseinandersetzungen, richtige Straßenschlachten und natürlich Wasserwerfern und Barrikaden, noch mehr Autos gebrannt, Steine, Flaschen wurden geworfen, sogar Geschäfte geplündert. Ein Polizist hat angeblich einen Warnschuss abgeben müssen, weil er in Not war. Ja. Solche Geschichten. Und dann kam es so weit, dass die Polizei sich doch 2 Stunden lang ungefähr zurückziehen musste. Ne. Die kamen einfach nicht gegen die Demonstranten an. Ne. Und gleichzeitig, zur gleichen Uhrzeit, waren dann eben diese illustren Gäste vom G20 in der Elbphilharmonie und haben Beethovens 9. gelauscht. Alle Menschen werden Brüder. Tja, und dann war es inzwischen 12 Uhr oder so, Mitternacht, ne? Und dann haben sie sich also ernsthaft auf den vorbereitet, die Polizei die Sache brutal zu räumen. Das dann auch passiert. Ne? Erstmal das ganze Schanzenviertel abgesperrt. abgeriegelt und dann kam niemand mehr rein, niemand mehr raus, auch keine Journalisten. Die wurden zum Teil im Schlagstock bedroht, dass sie der Polizei nicht folgen. Und dann sind diese sogenannten Sechs aufmarschiert, also nicht mit X, sondern mit K, diese Sondereinsatzkommandos mit automatischen Schnellfeuerwaffen. Also wenn man die Typen dann gesehen hatte, die sahen aus wie die von den Privatarmeen oder US-Soldaten im Irak. So sind die dort einmarschiert. Bei all dem Randale und Krawall-Empörungsgetue im Moment müssen wir daran erinnern, worum geht's eigentlich. In Hamburg sammelt sich der Protest gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur und gegen die Auswüchse des Finanzkapitals. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist radikales Umdenken nötig, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Kurz zur Erinnerung, alle 10 Sekunden verhungert auf der Erde ein Kind, obwohl es Nahrung für 10 bis 12 Milliarden Menschen gibt, locker, und 7,5 Milliarden auf der Erde leben. 800 Millionen gelten als extrem arm, während so viel Geld in der Welt ist wie noch nie zuvor. Energie wird zu 81% durch Verbrennen von Kohle, Gas und Öl erzeugt, obwohl diese Praxis die Erde erwärmt und mit Solar- und Windkraft ausgereifte Alternativen längst bereitstehen. Die G20 repräsentieren 2/3 der Erdbevölkerung, gut 3/4 der globalen Wirtschaftsleistung, 4/5 der Treibhausgasemissionen, und sie sind das Feindbild der Globalisierungskritiker, natürlich. Die G20 sind Teil des Problems und nicht die Lösung. Das sagt zum Beispiel Werner Rätz. Der ist Mitbegründer von ATTAC in Deutschland, dem globalisierungskritischen Netzwerk. Deshalb organisiert Rätz in Hamburg den Protest. Damit kennt er sich aus. Rätz ist 65 Jahre alt, er hat einen weißen Bart, die Haare sind schulterlang, er ist ein Veteran der linken Bewegung. Rätz ist überzeugt, dass er auf der richtigen Seite der Barrikaden steht. Das Weltsystem ächzt aus allen Fugen, sagt er. Das ist die Chance für die alternative Bewegung. Tatsächlich erlebt die Globalisierungskritik seit Monaten eine unerwartete Renaissance. Im vergangenen September demonstrierten bundesweit 170.000 Menschen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Nun steuern die Massen auf Hamburg zu, um sich den Mächtigen in den Weg zu stellen. Ein breites Bündnis trägt den Protest. Kirchengruppen, Umweltverbände, Gewerkschaften, Flüchtlingsräte, Friedensbewegte. Sie eint der Glaube an das Gute im Menschen und das Schlechte am System. Sie hegen den Verdacht, dass Freihandel und Marktwirtschaft nicht Wohlstand für alle erzeugen, sondern die Reichen noch reicher machen. Sie sind überzeugt, und wir schließen uns da an, wir sind überzeugt, dass globale Vernetzung, digitaler Fortschritt und ungezügelter Finanzkapitalismus nur einer kleinen Elite dienen, die Masse aber zu Verlierern macht. Wir, die Mehrheit, sind vom Reichtum ausgeschlossen. 8 Männer verfügen nach Rechnung der Hilfsorganisation Oxfam 2016, Achtung, über ein Vermögen von 426 Milliarden Dollar. 8 Individuen, 8 Subjekte, an der Spitze Microsoft-Gründer Bill Gates, Textilunternehmer Amancio Ortega von Zara und Großinvestor Warren Buffett. Alle 8 zusammen besitzen damit mehr als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist obszön. Das an sich ist schon kriminell. Einige gewinnen viel, aber viele verlieren einiges. Dieser Gedanke zieht Kreise weit auch über das linke Spektrum hinaus. Ich glaube, man will Macht zeigen. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also so völlig unsinnige Dinge wie man hat Angst, was die Polizei hier spricht, Lothar de Maizière hat das Ähnliche gesagt, man hat Angst vor gewalttätigen Extremisten, dann dürfen sie doch die 20 gewalttätigen Extremisten nicht einladen, oder? Ich meine, das sind die wirklich Gewalttätigen. Wenn ich überlege, Trump und Erdogan und der saudische König, der zwar jetzt abgesagt hat, das sind die Gewalttäter. Und dann stilisiert man hier eventuell eine kaputtgegangene Fensterscheibe zur großen Gewalt hoch. Kommentar, Werner. Das ist die Lage auf der Welt. Genau deshalb, genau wegen diesen Sachen, die du gerade zitiert hast, finde ich es irgendwie schon deshalb total lächerlich, ne? Wenn jetzt Leute hergehen und sich aufregen über die Gewalt der Demonstranten und so und sich da echauffieren und das verurteilen und so weiter, wenn die mit der gleichen Werfe und Anstrengung und Überzeugung gegen diese Sachen protestieren würden, dann würde es uns wahrscheinlich allen viel besser gehen. Ich habe die letzten Stunden und Tage mir nur überlegt, erlebe ich das jetzt alles nochmal, was ich irgendwann in den 60er in Frankfurt erlebt habe? Da ging es noch gegen schnöde Erhöhung von Straßenbahnpreisen oder sowas. Damals hieß das, also ich höre dann in den Kommentaren von den Polizisten oder den leitenden Polizeitypen, ja, wir wollten also den schwarzen Block trennen von den friedlichen Demonstranten, damit die 9000 friedliche Demonstranten ihr Recht auf Meinungsfreiheit auch gewährt haben. Wir trennen die einen vom anderen, hieß bei uns früher in Frankfurt einfach einkesseln und war übrigens danach schwer verpönt. Im studentischen Kreisen war es die besagte Leberwurst. Jetzt heißt es, wir trennen die Gewaltbereiten, um das friedliche Demonstrieren zu ermöglichen. Das Dumme war nur, nachdem sie sie getrennt und zusammengeknüppelt hatten, gab es auch keine andere friedliche Demonstration mehr, weil damit die Demonstration als nicht mehr genehmigungsfähig und praktisch illegal beschrieben wurde. Also die Polizeistrategie war erkenntlich von Anfang an darauf ausgerichtet, wir lassen eine Demonstration überhaupt nicht, wir lassen es gar nicht dazu kommen, egal wie, ob die campen wollen, egal was das Gerichtsurteil sagt, ob die demonstrieren wollen, ob die sich versammeln wollen, ob die an der Ecke Bier trinken wollen, alles das war von vornherein Strategie, dass, ich sag's jetzt mal bösartig, wo drei zusammenstehen in der vereinten politischen Meinung, da ist das praktisch schon nicht mehr zu erlauben. Und das haben die durchgezogen. Und sie haben auch durchgezogen, wenn die Anwohner sich im Schanzenviertel beklagt haben, wieso die Polizei so spät kam, obwohl es ja klar war, dass das Ding überschwappt. Da bin ich überzeugt, die wollten da nicht reingehen. Auch in frühen Demonstrationen zum 1. Mai oder bei anderen Anlässen hat die Polizei geruhsam gewartet, bis der Topf so gekocht hat, damit die richtigen Bilder zustande kommen, die Anwohner und das Publikum, die öffentliche Meinung gezielt genau so manipuliert wird, dass diese Bilder kommen müssen, weil die waren gewollt und die haben sie gekriegt. Und wenn sich's irgendwie nachher nochmal ergibt, würde ich auch ganz gern nochmal zwei Worte fallen lassen zur Rolle der Medien. Gut, wir hören mal die Medien. Hier habe ich ein Medium, eigentlich ein Medium von uns, das ist die Junge Welt. Und danach bringe ich noch ein kleines Video von den offiziellen Medien von der ARD. Hören wir mal in die Junge Welt rein. Man sieht hier die Bilder von Knüppeleinsätzen. Man sieht Demonstranten, die praktisch wie Hunde. Ja, wir haben ja gestern gesehen, wie die Polizei reagiert hat bei dem Aufstellen des Welcome to Hell Blocks. Da haben sie gezielt unseren Block ziemlich drangsaliert. Wir haben sehr viele Verletzte und wir wollten unseren Leuten das nicht schon wieder antun, dass die Polizei hier freidreht und jegliches Maß an Verhältnismäßigkeit verloren hat und alles niederprügelt, was in irgendeiner Form von einer Demonstration ähnelt. Also gestern gab es ziemlich viele Verletzte, also sehr viele, weil die da einfach reingerockert sind. Ich glaube über 100 Verletzte mit Blessuren, Gestern gab es aber auch so Aktionen von der Polizei, die Leute in die Elbe zu treiben. Es gab überall Verletzte, also nicht nur in unserem Block. Aber zum Beispiel heute Mittag bzw. heute Morgen haben sie unseren Blockadepunkt einfach angegriffen, ohne dass irgendeine Aggression von uns ausging, und haben unsere Leute eine Mauer runtergeschubst. Und wir haben 25 zum Teil schwer verletzte Leute mit offenen Brüchen, weil die BFE-Einheit aus Berlin die Leute, die wirklich gezielt die Mauer runtergeschubst hat. Wir sind etwa 2 Meter tief gefallen. Wir müssen halt natürlich für alles kämpfen, aber was will man denn vom Klassenfeind erwarten, dass er uns hier mit Gebäck empfängt? Das ist ja Schwachsinn so. Das ist ihre Aufgabe, dass sie uns bekämpfen. Die Repression ist da, sind viele Polizisten in der Stadt, aber die Polizei stößt auch an seine Grenzen, und wir sind einfach viel mehr als die. Und aufstehen, sich organisieren und Widerstand leisten, international. Das Filmteam in Hamburg war übrigens Susanne Wittstahl, die Chefredakteurin von der Jungen Welt. Das war ein Beispiel für unsere Medien. Hören wir mal ein Beispiel für die anderen Medien, die Medien, die, sagen wir mal, mehr polizeitechnisch berichten. Kampf in Hamburg. Auch am Abend prallen vermummte Demonstranten mit der Polizei zusammen. Die hat Verstärkung aus anderen Bundesländern angefordert, denn die Gewalt, die den Beamten entgegenschlägt, ist massiv. Im Schanzenviertel fühlt sich ein Polizist so bedroht, dass er einen Warnschuss abgibt. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit Opfern auf beiden Seiten. Mehrere Polizisten kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Es wird mit Holzlatten und Eisenstangen auf Polizeibeamte hier in Hamburg eingeschlagen. Was uns aber zutiefst beunruhigt, sind Verletzungen offensichtlich durch Präzisionszwillen, wo man mit Stahlkugeln auf Polizisten schießt. Wir haben Verletzungen, die genau das bestätigen. Schon am Morgen ähnelt die Fahrt durch Hamburg-Altona einer Fahrt durch ein Kriegsgebiet. Auf den Straßen Barrikaden, in Flammen Autos, die komplett ausbrennen. Anwohner versuchen mit eigenen Händen zu löschen, was noch zu löschen ist. Die Feuerwehr ist pausenlos im Einsatz. Über der Stadt hängen schwarze Rauchwolken, wie nach einem Bombenangriff. Also es ist ja wie Krieg eigentlich. Überall sind Scheiben eingeschlagen, überall sind Autos angezündet. Die Stimmung auf den Straßen aufgeheizt. Krawallgruppen ziehen durch die Straßen, zerstören Geschäfte. Hauptziel aber bleibt die Hochsicherheitszone rund um den Tagungsort und der Elbphilharmonie. Mit Sitzblockaden versuchen Demonstranten, den Ablauf des G20-Gipfels zu stören. Die Polizei hält dagegen, setzt Wasserwerfer ein. Immer wieder kommt es zu chaotischen Jagdszenen wie diesen. Ja, die Polizei war die ganze Woche schon absolut übertrieben, legt ein eskalierendes Verhalten an den Tag. Das hat sie meines Erachtens nach heute Morgen auch schon wieder gemacht. Sie hat schon wieder Pfefferspray eingesetzt, hat schon wieder auf Aktivisten eingeprügelt. Handyvideos zeigen aber auch, wie rücksichtslos Randalierer in der ganzen Stadt unterwegs sind. Gewalttätige Demonstrationen bringen Menschenleben in Gefahr, und deshalb ist das nicht zu akzeptieren. Aber unser gesamter Rückhalt, mein gesamter Rückhalt gilt den Sicherheitskräften, die hier in diesen Stunden ihren Dienst tun. Und das ist ein sehr harter Dienst, und deshalb sind wir sehr dankbar. Und dass es auch anders geht, zeigen diese Bilder. Friedlicher Protest. Die Polizisten nehmen ihre Helme ab. Ein friedlicher Moment inmitten eines harten Tages. Ja, das waren ein paar Beispiele für die Berichterstattung. Übrigens, die erste war, wie gesagt, von der Jungen Welt. Und die zweite war von der Hamburger Abendschau vom Norddeutschen Rundfunk. Wer übrigens auch sehr intensiv berichtet über diese Dinge, ist Russia Today, RT. Wenn ihr mal auf YouTube geht, da seht ihr eine praktisch umgekehrte Berichterstattung. Die berichten, wie, sagen wir mal, unsere westlichen Medien berichten, wenn in Moskau irgendein Oppositioneller auf die Straße geht und verhaftet wird, und dann gibt es hier das Stirnrunzeln, Demokratie in Gefahr. So berichten die umgekehrt über Hamburg. Da gibt es einen Aufschrei, wie das System hier im Wanken ist, ein Krisensystem, das sich nicht mehr lange halten wird und so weiter. Ich habe fast den Eindruck, sie warten darauf. Bestimmte Kreise warten darauf, dass hier irgendwas Gewalttätiges passiert, damit man wieder alle zu Terroristen stempeln kann. Du wolltest etwas sagen zum Thema Medien und Berichterstattung, Christel? Ja, weil ich mir überlegt habe, also wie so diese Medien dieser Politik einfach in die Hände spielt. Da wird also Tage vorher, wird schon auf medial aufgerüstet, alle sabbern und speichelfließend wird also herbeigeführt, meditiert, es kommt der schwarze Block, es wird Blut fließen, es wird kriegsähnliche Zustände geben, es wird also finster und dunkel, die Demokratie wird beerdigt, die radikalen Linken werden die Straße dominieren. Das wird Tage vorher, wird also diese Stimmung schon so angeheizt, dass nun dann alle wie die Eichhörnchen da sitzen und warten, dass es nun auch kommt. Und wenn es nicht ausreichend kommt, dann muss man eben machen, dass es kommt. Und wenn die Bilder nicht genug hergeben, dann wird eben der brennende Container auf 8 Kanälen alle halbe Stunde wiederholt eingeblendet, so dass man eigentlich denken muss, es waren 8 Container, es ist aber immer derselbe. Und immer dieselben Bilder werden über Wiederholung so hoch gepeitscht, dass da, wo die Bilder es nicht hergeben, muss eben entsprechend manipuliert werden. Und endlich hatte man gestern Abend oder heute Nacht die Bilder, von denen man doch erhofft hatte, dass sie kommen, auf die man schon seit Mittwoch, Donnerstag hinhechelt. Auf allen Kanälen im Fernsehen wird live übertragen. Da steht dieser doofe Typ mit Mikrofon und erzählt, hinten links gibt es Rauch, vorne rechts läuft jemand aus Angst in seine Wohnungstür. Da wird live übertragen, Sendungen werden unterbrochen, damit man ja nicht verpasst, dass endlich alles das passiert, was man erwartet hat. Und irgendein CDU-Typ, ich habe die Namen schon wieder vergessen, fordert also jetzt, die Rote Flora muss geschlossen werden. Ja. Die so und so viele linke Organisationen müssen sofort verboten werden. Dann wird es klar, auch wenn das so ein kleines Licht von der CDU ist, nur er darf das sagen, was eigentlich alle vorhaben und alle denken. Weil ein CDU-Mann Nummer 1 darf das gar nicht sagen. Aber da werden die anderen jetzt vorgeschickt mit frischen Kommentaren, wie man das eigentlich alles in den Griff kriegen kann. Und was mich am meisten ärgert, und dann mache ich auch hier gleich wieder ein Päuschen, dann muss ich wieder Luft holen. Was mich am meisten ärgert, ist diese Berichterstattung, die von kriegsähnlichen Zuständen erzählt. Die sagen, es sieht hier aus, als wäre es zusammengebombt. Wir werden jeden Tag mit Bildern konfrontiert aus wirklichen Kriegszuständen, aus wirklichen Bürgerkriegssituationen, aus wirklich zerbombten Städten. Und dann erdreisten die sich und stellen sich in Hamburg auf eine Straße, wo 3 Container brennen, und vergleichen das mit Bürgerkrieg und mit Himmel, wo sind wir denn? Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! 91.4 de la FM, Barcelona. Ja, ja. Du hast ja so recht, liebe Christel. Aber gut, also man muss natürlich auch jetzt gucken, die Leute, diese Reporter da, wer ist das, was für Personen sind es, oder Journalisten, ne? Viele natürlich gut situierte Bürgersöhnchen oder Bürgertöchter, wo die Papis das Studium finanziert haben, die das halt ihren Job machen, und dann, wie informiert man sich, dann ruft man mal bei dem Polizeisprecher an oder beim Krankenhaus, wie viel Verletzte habt ihr, und dann hat man die Information, dann wird losgeschrieben. Das ist die, viele funktionieren so, und weil du vorher dann Junge Welt zitiert hast, die oder teilweise auch Taz, ne? Das sind dann vielleicht auch Bürgersöhnchen und Bürgertöchter, aber die haben doch wenigstens noch ein eigenes Weltbild oder eine Vergangenheit, ja, und das spielt natürlich auch eine Rolle, ne? Oder diese Meldung da mit dem Warnschuss von Polizisten, ne? Wie hieß es vorher, er kam in Bedrängnis gegen gewalttätige Demonstranten. Am Anfang gab es noch eine andere, auch eine Polizeiversion. Er musste diesen Warnschuss abgeben, weil er gesehen hat, wie zwei Männer auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten und eingeschlagen haben. Deshalb gibt er den Warnschuss ab, damit die aufhören. Da hat man dann nachher nichts mehr davon gehört. Es könnte ja auch sein, dass das zwei Zivilpolizisten waren, die Demonstranten versucht haben, totzutreten. Ist auch nett. Ja, wir sollten vielleicht unterscheiden. Wir haben ja ein romantisches Bild vom Journalisten. Wir denken da an den rasenden Reporter, der sein Weltbild hat, der selbstlos sich einsetzt, am Ort des Geschehens ist und berichtet. Und wir haben das moderne Bild des Angestellten, der bekommt von seinem Chef Vorgaben, der bekommt ganz klar gesagt, wie und mit welchen Worten und in welchem Ton er berichten muss. Das ist völlig klar, das ist bekannt. Christel, du wolltest noch einen Kommentar machen? Ja, also ich habe heute Morgen noch mal ganz schnell in die Nachrichten geschaut und habe eine neue Variante entdeckt. Es gibt jetzt in Hamburg eine, seit gestern oder seit heute Nacht und gestern Abend, eine Gefangenensammelstelle. Das sieht ungefähr so aus wie ein großer Parkplatz, wo eigentlich sonst die Falschparker ihre Autos abholen können. Und da werden jetzt auf der Autobahn busseweise, weil man ja damit rechnet, dass der Rabatz heute weitergeht, werden also Busse, die scheinbar verdächtig sind, ob ihres menschlichen Inhalts, die werden komplett zu diesem Gefangenen Verwahrplatz gebracht und die sollen da erstmal näher untersucht werden, was mit denen los ist. Es ist völlig klar, und das sagen sogar konservative Rechtsanwälte, dass alle, die in diesem Gefangenenverwahrplatz sein werden, die werden mit Sicherheit die 24 Stunden festgehalten, die man rechtlich jemand festhalten kann. Und es ist die Strategie, einfach mal zu vermeiden, dass überhaupt noch jemand nach Hamburg reinkommt. Die werden jetzt alle 24 Stunden weggesperrt und dann wird man sie wieder in den Bus setzen und nach Hause schicken, bevor irgendeine Straftat begangen worden ist. Und das finde ich ja nun schon eine Dimension, die ist für mich also extrem gruselig. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Ja, kommen wir zu unseren Barcelona-Nachrichten, fast schon zum Ende unserer Sendung. Barcelona, Neues aus der Kriminalgeschichte Kataloniens. Nun wird bestätigt, wie El País am gestrigen Freitag meldete, dass der Pujol-Sohn Jordi Pujol Ferrusola heimlich 5,5 Millionen Euro mit einem illegalen Müllabladeplatz verdient hat. Sein Vater Jordi Pujol hatte dem Sohn 2003 in seiner Eigenschaft als Landesfürst zwei Schrottplätze über eine Scheinfirma auf der Isle of Man kaufen lassen, die dann mehrere Male jeweils mit saftigem Aufschlag für den Sohnemann weiterverkauft wurden. Das Geld floss dabei immer wieder über trübe Kanäle durch verschiedene Steuerparadiese, ehe es am Ende auf den Konten des Pujol-Sohns landete. Thema Referendum. Das linke Bündnis Catalunya en Comú, das von der Bürgermeisterin Ada Colau angeführt wird, hat am Donnerstag dem katalanistischen Separatismus unter Puigdemont eine Absage erteilt. Man werde nicht an dem umstrittenen Referendum, das für den 1. Oktober, dem 1O, wie es hier immer so schön heißt, angekündigt wurde, teilnehmen. Wie ein Sprecher der Partei mitteilte, hätten die Organisatoren keine Garantien für ein legales und technisch einwandfreies Referendum geben können. Messi-Nachrichten. Der FC Barcelona-Spieler Lionel Messi hat sich durch die Zahlung eines satten Strafgeldes in Millionenhöhe vom Knast freigekauft. Der wegen Steuerbetrugs bereits verurteilte Herr konnte mit einer Millionenzahlung vermeiden, Aufnahme in der Knastmannschaft von Quatre Camins zu beantragen. Messi hat sich unlängst in Sitges übrigens ein siebenstöckiges Hotel mit über 100 Zimmern gekauft. Die Übernachtung kostet da zwischen 250 und 300 Euro. Und die dritte Meldung, Messi hat geheiratet. Man sagt eine Frau und es gab ein rauschendes Fest. Bye. Platz. Von Kontrabanda war natürlich niemand eingeladen. Und die letzte Barcelona-Meldung. Das Thema heißt Enteignung. Die kapitalismuskritische linkskatalanistische Partei CUP hat in der Bürgerversammlung von Ciudad Vella, das ist ein Bezirk hier in der Innenstadt von Barcelona, gefordert, die Kathedrale der Stadt zu enteignen und der allgemeinen Nutzung durch die Bürger zuzuführen. Joan Suquet, der Bezirksbeauftragte, begründete dies damit, dass die Kathedrale fast ausschließlich kommerziell für die Touristen genutzt werde. Damit würde sie zur Massifizierung und Verstopfung des Stadtzentrums beitragen. Man schlug vor, unter anderem eine Musikschule in dem Gebäude zu installieren. Auf dem Fuß folgte natürlich eine Erklärung der Kirchenbehörde, die darauf hinwies, dass pro Jahr 1700 Gottesdienste in der Kathedrale abgehalten würden. Vielleicht noch zum Schluss, mit oder ohne Erlaubnis von Madrid, am 1. Oktober sollen die Katalanen über ihre Unabhängigkeit entscheiden. Nur Wahlurnen fehlen. Die Regierung droht mit der Armee. Ich habe eine lustige Karikatur gesehen, die war diese Woche in El Periódico de Barcelona. Da sieht man Puigdemont beim Arzt in der Arztpraxis und er hat die Finger in einer Urne eingeklemmt. Und der Arzt sagt, aber Herr Puigdemont, wie haben Sie das denn gemacht? Erzählen Sie doch mal. Und dann sagt Puigdemont, ja, das ist nicht leicht, das war ein langer Prozess. Gut, wir sind fast am Ende der Sendung. Wir haben noch ein bisschen Kultur, aber vielleicht noch ein paar Kommentare zu den Meldungen, die gerade über Barcelona gesagt wurden. Werner, oder warst du doch auf Messis Hochzeit? Du bist ja Messi-Fan. Nee, ich war eingeladen, aber am Ende habe ich gedacht, was soll der Quatsch, ich bleib lieber hier. Ja, gut, war ja übrigens in Argentinien irgendwo, ne, und ich steige ja so ungern ins Flugzeug. Na gut, jedenfalls zu dem Thema 1. Oktober, al procés dels collons, was viele Katalanen überlegen jetzt natürlich, wie lange fehlen noch, 2,5 Monate oder so, dann kommt endlich der Tag der Befreiung, wo das Referendum durchgeführt wird. Und ich habe so, das ist so ein ganz persönlicher Eindruck von mir, dass dieser Independentista Wahnsinn so langsam sich abschwächt. Ja, ist einfach so ein Gefühl von mir. Ne? Langsam. Ja. Und jetzt auf der anderen Seite, wie gesagt, fehlen fast noch 3 Monate und da kann viel passieren, ja. Wenn die Zentralregierung in Madrid weiter so tollpatschig und dumm auftritt, wie sie das seither macht, oder noch mehr von solchen Sachen sich leistet, wie jetzt die Verteidigungsministerin wieder, die Dolors de Cospedal, und dann sagt die Armee und die Guardia Civil sind dort, wo es die Werte der Demokratie und der Verfassung, aber auch die Einheit und Souveränität Spaniens zu schützen gilt. Ja? Also eine Drohung, ja. Wir können auch intervenieren. Wenn die solche Sachen jetzt noch verstärkt bringen in nächster Zeit, dann kann genauso die Tendenz wieder umschwingen. Dann werden die Leute hier so sauer, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich auch dafür, für die Unabhängigkeit. Na gut, wir werden sehen. Ich befürchte halt nur, dass die Verweigerer werden nicht zum Referendum gehen. Und da bisher, abgesehen von der Diskussion über den Censo, sie sich darauf geeinigt haben, auf 50% plus 1, bei egal welcher Teilnahme, und dann kann es uns eben auch passieren, dass mit 30% Wahlbeteiligung und bei 15 plus 1 kannst du dann also hochrechnen, wie viele Leute das dann sind, die entscheiden werden, wie eventuell dieses Land, weil die Vorbereitungen laufen ja schon eine ganze Weile,

Viele andere Musikstars waren gestern Abend beim Global Citizen Festival in Hamburg dabei, einen Tag vor Beginn des G20-Gipfels. Die Botschaft: Jeder kann aktiv werden, jeder kann die Welt verändern. It doesn't matter where you live or what your job is. You have a say in the way that the world goes. Beim Konzert dabei war auch unsere Reporterin Henrike Feierabend. Guten Morgen. Guten Morgen. Man hatte einige Politiker eingeladen, darunter den kanadischen Premier Trudeau und die Kanzlerin auch. Waren die alle da? Nein, die Kanzlerin, das war offen bis zum Schluss. Keiner wusste, kommt sie nicht, kommt sie. Dann sagten manche, ja, auf jeden Fall. Am Ende war sie nicht da. Justin Trudeau war da, der wurde auch groß gefeiert. Der ist gerade bei den jungen Leuten echt gut angekommen, hat sich vor allem eingesetzt dafür, dass Frauen und Mädchen mehr Rechte zugesprochen werden für Gleichberechtigung. Aus der deutschen Regierung aber unter anderem da Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel. Der kam gerade von einem Treffen von Merkel mit Trump und hatte dann aber auch noch zu Russland was zu sagen. Wir können uns unsere Nachbarn nicht aussuchen und deswegen gilt auch für Russland, dass wir immer wieder reden müssen. Ich bin in den letzten Tagen gefragt worden, warum fährst du so oft nach Russland zu Putin und nicht genauso oft nach Frankreich? Naja, weil wir Gott sei Dank mit Frankreich keine Probleme haben. Wir müssen mit denen reden und übrigens, ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen in Russland, genau wie die Menschen in Deutschland und Europa, die Nase voll von Konfrontation und kaltem Krieg haben. Da merkt man schon, der hat sich vor allem an ein jugendliches Publikum gewandt, war auch ohne Schlips und Kragen unterwegs. Stattdessen hatte er unterm Sakko so ein ganz lässiges T-Shirt an. Immer wenn ich vorbeigeseppt habe, wurde mir gerade wieder eine Rede gezeigt. Was waren die bemerkenswertesten Bemerkungen? Also auf jeden Fall Herbert Grönemeyer, das war jetzt gar nicht mal innerhalb einer Rede. Die Show-Acts haben oft ihre Konzerte dann kurz unterbrochen, haben einen kleinen Appell losgelassen. Und gerade Herbert Grönemeyer, da merkt man, der hat's wirklich ernst gemeint. Es gibt eine der größten Katastrophen seit dem Zweiten Weltkrieg im Südsudan, in Somalia, in Nigeria und in Jemen. Und ich kann nur sagen, Frau Merkel, Sie als Gastgeberin, schicken Sie keine nach Hause, bevor sie den Topf aufgefüllt haben. Es fehlen 3,5 Milliarden und die Menschen, 2 Millionen, sind direkt vom Tod betroffen. Sie füllen diese Box. Vorher geht keiner nach Hause. Da mag man, der meint es richtig ernst, aber es war zum Beispiel auch eine Aktivistin aus Indien da, Vandana Shiva. Ich würde mal sagen, aus dem Publikum hat die so direkt erstmal keiner gekannt und trotzdem, die hat die Leute richtig gepackt, hat gesagt, Trump auf gar keinen Fall aus dem Klimavertrag rauslassen, G20 tut was und da kam auch tosender Applaus. Das klingt ja alles sehr bewegend, aber es gab ja, vielleicht muss man tatsächlich auch sagen, Gott sei Dank jetzt nicht nur reden. Es wurde auch Musik gespielt. War es so gut, wie das Line-up versprach und auch stimmungsmäßig? Ja, absolut. Vor allem, ich würde sagen, dieser Abend war einzigartig, einfach weil er dieses Zusammenanpacken, gemeinsam etwas schaffen, wirklich rübergebracht hat. Chris Martin hatte Shakira mit auf der Bühne. Die haben gemeinsam Spanisch gesungen. Da hat man auch gemerkt, Chris Martin hat das so oft vielleicht noch nicht geprobt. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Aber es sind eben Profis, da freut man sich auch mit denen. Herbert Grönemeyer hatte dann auch nochmal Chris Martin als Special Guest mit auf der Bühne, später noch Andreas Burani. Das war ein großes Miteinander und das ist einfach rübergekommen, ja. Das Global Citizen Festival gestern in Hamburg, einen Tag vor Beginn des G20-Gipfels, ist uns näher gebracht worden von unserer Reporterin Henrike Feierabend. Vielen Dank. Viva Contrabanda, viva la radio, viva Niemandland. Und wir gehen raus, wir müssen raus. Dankeschön fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Tschüss, Christel, vielen Dank. Tschüss, danke, dass ich hier sein durfte. Das war uns ein Vergnügen, ich hoffe, du wirst das wiederholen. Tschüss, Werner, alles Gute. Das war uns ein Vergnügen. Die heutige Niemandsland-Sendung wird nächste Woche im Podcast sein, etwa ab Dienstagabend oder Dienstagmorgen. Und bleiben Sie an den UKW-Empfangsgeräten daheim in den Wohnstuben. Bei Ihrem Glas Buttermilch, meine Damen und Herren, denn es kommt jetzt Musik, Musikas del Secle Vent mit unserem Freund Albert. Tschüss, Agur, Adeo, haben Sie ein schönes Wochenende, werden und bleiben Sie glücklich. We'll be right back.